Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag 16 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg in Potsdam begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin am Mikrofon Markus. Heute in der Sendung. Unsere Themen heute relativ aktuell am Zeitgeschehen. Wir haben eine Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Vor einigen Tagen war offiziell der 100.000. Verstorbene am Coronavirus in den USA. Und er betrachtet das mal genauer und fragt, wen trifft diese Krise, wer stirbt daran und wer stirbt daran nicht. Und dann werden wir uns beschäftigen mit Protesten am Hermannplatz, die jetzt regelmäßig Samstag seit einiger Zeit stattfinden und wohl auch noch weitergehen werden. Das Bündnis Jetzt erst recht macht dort eine Kundgebung mit dem Namen Solidarität ist mehr als Hände waschen. Was es damit auf sich hat, das hört ihr hier in der Sendung. Und dann noch aktuell zu den Ereignissen in den USA, zu der Ermordung George Floyds und der Empörung über die rassistische Polizeigewalt, die ja sich ins Grenzenlose inzwischen steigert und in einen offenen, repressiven Polizeistaat übergegangen ist, der Demonstrantinnen, Bürgerinnen und Medien gleichzeitig angreift. Auch da haben wir eine Kolumne von Mumia Abu-Jamal und ich möchte gleich auch darauf verweisen, dass wir heute Abend um 22 Uhr auch hier noch eine Sondersendung haben, wo wir uns sehr genau damit beschäftigen werden. Aber trotzdem auch schon hier am Nachmittag dieser Beitrag von Mumia Abu-Jamal in der Sendung. Dazu etwas gepflegte Radau-Musik. Ich wünsche gute Unterhaltung. Caribbean breeze, the sunshine beating down. A wanted man with a price on my head. Younger run from the British crown. Last week in Port Royal, I stole a ship and killed the crew. I set sail on a moonlit sky. I knew just what I had to do. It's time to spin the wheel. We can go anywhere we feel. We're heading west to the land that's the best, and I ain't ever coming back. Tortuga. Far across the Kolumne von Mumia Abu-Jamal. After 100,000. What happens when the counter strikes 100,000? Nothing. 100,000 American dead. That means, for all intents and purposes, nothing much. But does the counter stop counting? Or does it continue rolling on like the mighty Mississippi River? Is 100,000 an end or just another number? And as summer begins to emerge and people rush out of doors to get some socializing in, what happens in the next 2 weeks? A spike? A dozen spikes? It must be said that even as the official number strikes 100,000, the official number isn't the real one. For the U.S. is so stingy with testing that thousands of people, some who died at home, were never tested. How many homeless people have died? And do you really think they get tested? In times like these, all people are not created equal. For black folk, this has been a time of ineffable loss. For many, many workers, cleavers, nurses, orderlies, bus drivers, cab drivers, and the like, their work was on the front lines of the contagion and the coronavirus. As America now opens its doors, what will they find? A new day or more death? From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Auch für diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal liegt noch keine deutsche Übersetzung vor. Vielleicht kommt die in den nächsten Wochen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werde ich mal versuchen, ganz kurz wiederzugeben, was er gesagt hat. Die Zahl von 100.000 Corona-Toten in den USA wurde vor einigen Tagen bestätigt. Und er sagt, was passiert jetzt? Gibt es irgendein Innehalten? Wird das weitergehen? Werden die Aufhebungen der Corona-Beschränkungen hier einen Einfluss haben, der in irgendeiner Form positiv ist? Und er sagt dann, der Coronavirus trifft nicht alle gleich. Er sagt, die Obdachlosen, the homeless, die zählt niemand. Es sind viele homeless people gestorben. Glaubt irgendwer wirklich, dass ein Test auch wegen Corona durchgeführt wurde? Was ist mit den Menschen, die alleine zu Hause gestorben sind, ältere Menschen? Glaubt jemand, dass dort Tests durchgeführt worden ist? Es ist ganz klar, die wurden nicht durchgeführt. Die Zahl der Toten ist wesentlich höher und sie trifft unterschiedliche Leute unterschiedlich hart, diese Epidemie oder Pandemie. Und er sagt, gerade jetzt in diesen Zeiten ist die afroamerikanische Community ganz auf sich allein geworfen und sie wird schwere Verluste haben. Und es ist ganz wichtig, das im Auge zu behalten, dass die Pandemie eben nicht alle gleich trifft. Die, die mehr haben, die vermögend sind und die in dieser Gesellschaft dafür sorgen, dass diese Gewaltverhältnisse so bleiben, wie sie sind, die werden auf jeden Fall nicht so hart davon getroffen, wie die, die ganz unten stehen. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. We'll be right back. hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Seit einiger Zeit finden immer samstags um 15 Uhr Kundgebungen auf dem Neuköllner Hermannplatz statt, unter dem Motto Solidarität ist mehr als Händewaschen. Entstanden in Zeiten der Corona-Shutdowns haben sich hier Gruppen und Menschen zusammengetan, die die sozialen Kämpfe, sei es Mieten oder Arbeit, eben zusammendenken und sagen, ein Angriff auf unsere prekäre Lage muss auch gemeinsam abgewehrt werden. Sie haben ein Bündnis gegründet, das heißt Jetzt erst recht. Es gibt einen Blog dazu oder eine Webseite, die unter dem Namen jetzterstrecht.org. Und wir waren am vergangenen Samstag auf dem Hermannplatz mit dem Mikrofon und ihr könnt jetzt mal hören, was da passiert ist. Habt ihr heute schon alle geklatscht für die Leute, die das Gemüse von den Feldern holen? Dann klatscht doch jetzt einmal. Und ihr wisst natürlich alle, klatschen reicht nicht. Man muss auch soziale Kämpfe führen und das ist ja heute unser Thema. Und vielleicht haben es einige schon mitbekommen. In Bornheim bei Bonn gibt es gerade einen sehr spannenden Arbeitskampf von vor allem rumänischen und bulgarischen ErntearbeiterInnen, die da Erdbeeren und Spargel von den Feldern holen. Und das unter total miesen Bedingungen. Und die FAU Bonn hat sich da eingeklinkt und unterstützt die ArbeiterInnen, die um ihren Lohn betrogen wurden und unter miesen Bedingungen da arbeiten müssen und das nicht mehr akzeptieren wollen. Und ich lese jetzt mal die Infos vor, die FAU Bonn online gestellt hat. Also das ist jetzt einfach nur ein Zusammenschnitt von dem, was die FAU Bonn schon online hat. Flugzeuge mit ErntehelferInnen wurden eigens gechartert, die ArbeiterInnen pressewirksam empfangen. Circa 300 rumänische ErntehelferInnen arbeiten auf dem Spargelhof Ritter in Bornheim, nahe Bonn. Pro Person werden etwa 30 Kisten Erdbeeren täglich geerntet für einen Stundenlohn von 3 Euro pro Kiste. Theoretisch, oft ist es noch weniger. Damit ist der gesetzliche Mindestlohn um gut 2/3 unterschritten. Das Risiko einer Covid-19-Infektion ist hoch. Daher wurden Hygienemindestmaßnahmen von der Bundesregierung beschlossen. Darum schert sich der Betrieb offenbar wenig. Die ArbeiterInnen sind dem Virus schutzlos ausgeliefert. Sie bekommen keine Mund-Nasen-Schutzmasken, es gibt keinerlei Schutzausrüstung, keine Hygieneartikel, selbst in den Unterkünften nicht. Die Toiletten und Duschen sind verdreckt. Die Verpflegung ist verdorben, wird trotzdem aber noch vom Lohn abgezogen, obwohl kostenlose Verpflegung vereinbart war. Nicht mal fließend warmes Wasser steht zur Verfügung. Absolut skandalöse Arbeitsbedingungen, natürlich illegal. Es wird den ArbeiterInnen sogar untersagt, das Gelände zu verlassen, was durch einen Sicherheitsdienst durchzusetzen versucht wird. Die Firma Spargel Ritter befindet sich seit dem 1. März, anderen Quellen zufolge sogar schon seit Januar, in der Insolvenz. Sie wird jetzt von einer Anwaltskanzlei in Bonn geleitet. Von ihr wurden im April sowohl ausländische SaisonarbeiterInnen wie deutsche Hilfskräfte eingestellt. Diese wurden nicht darüber informiert, dass sich die Firma in der Insolvenz befindet. Ganz offensichtlich versucht der Insolvenzverwalter mit allen Mitteln, die Firma für einen neuen Investor attraktiv zu machen. Die ArbeiterInnen waren wütend, weil nur lächerlich niedrige Löhne von 100 bis 250 statt der versprochenen 1.500 bis 2.000 Euro ausgezahlt wurden und weil sie auf unmenschliche Weise in einem Containerlager, das idyllisch zwischen Friedhof und Kläranlage auf billigstem Baugrund liegt, untergebracht sind. Wegen des Streiks wurden ihnen sofort mit der vorzeitigen Kündigung und im Rauswurf aus den Unterkünften gedroht. Als der erste Lohn gezahlt wurde, waren es 100 bis 200 Euro pro Person für einen Monat Arbeit. Endgültig reichte es den KollegInnen, als vereinzelt höhere Zahlungen für die gleiche Arbeit bemerkt wurden. Der Betrieb versuchte zu spalten. Die ErntehelferInnen verließen geschlossen das Feld, um den Geschäftsführer zur Rede zu stellen. Dieser verweigerte sich einem Gespräch und rief stattdessen am Folgetag die Polizei. Seitdem befanden sich die ArbeiterInnen im Streik. Die FAU Bonn hat sich mit den ErntehelferInnen solidarisiert und fordert mit ihnen gemeinsam die Auszahlung der zustehenden Löhne. Die rumänischen FeldarbeiterInnen waren zunächst auf sich allein gestellt. Ihr Aufschrei rief solidarische Linke auf den Plan. allen voran die FAU, DGB, Landtagsabgeordnete, Fehlanzeige. Mit kaum Geld und wenig Ressourcen schaffte es die FAU Bonn, trotz schwieriger Übersetzungsverhältnisse die ArbeiterInnen bei jedem Schritt zu unterstützen. Löhne wurden ausgezahlt, außerdem hat die FAU Lohnklagen angekündigt. Daran sieht man einmal mehr, Solidarität ist mehr als Händewaschen. Solidarität heißt auch konsequent mit denen in Konflikt treten, die Menschen wie den letzten Dreck behandeln. Lohnklau und miese Arbeitsbedingungen bei WanderarbeiterInnen haben System. Dafür ist dieser Konflikt nur ein Beispiel. Erinnert sei an die Arbeiter der Mall of Shame am Potsdamer Platz und in der Fleischindustrie. Wir wünschen den ArbeiterInnen in dieser Auseinandersetzung viel Kraft und Ausdauer sowie Unterstützung durch kämpferische Gewerkschaften. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die Solidarische Aktion Neukölln und wünsche euch noch einen schönen Tag und noch einen kleinen, wir haben noch nichts gerufen, Anti-Kapitalista! I hate the capitalist system, and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering, and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat, from going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife. Well, I had a blue-eyed baby, was a darling of my heart, but from my little darling her mother had to part. While the rich and mighty capitalist goes dressed in jewels and silk, my darling blue-eyed baby has died for the want of milk. Well, they call this land of plenty, and for them I guess it's true. For the rich and mighty capitalists, not for workers like me and you. Well now, what can we do about it? To these men of power and might, well, I tell you, Mr. Capitalist, we are going to fight, fight, fight. Circa 70 Menschen hatten sich bei strahlendem Sonnenschein am vergangenen Samstag auf dem Hermannplatz versammelt. Unter dem Motto Solidarität ist mehr als Händewaschen fand eine Kundgebung statt und es ging dabei um soziale Kämpfe. Und als nächstes hört ihr eine Erwerbslose, die über ihre Situation berichtete. Für mich hat sich nicht viel geändert. So erzählten es ältere, schwerbehinderte und einkommensarme Menschen mitten im Corona-Ausnahmezustand seit März. Denn in dieser Situation befinden sich viele Menschen permanent, zumal wenn sie nicht so mobil sind. Sie sind es gewohnt, isoliert in ihren Wohnungen zu sitzen um vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein. Nach draußen zu gehen bedeutete für sie schon immer, Geld auszugeben zu müssen, über das sie nicht verfügen. Viele Dinge, die Menschen aus der Mittelschicht in Corona-Zeiten schmerzlich vermissen, sind für Einkommensarme auch in ihrem normalen alltäglichen Leben nicht möglich, wie etwa Reisen, Besuche von Restaurants, teuren Konzerten und Sportkursen. Das größte Problem der Deutschen scheint gerade der Sommerurlaub zu sein. Ich kenne Menschen, die seit Jahrzehnten nicht mehr im Ausland waren, für die zum Beispiel eine Gruppenfahrt für 3 Tage an die Ostsee ein Highlight war, von dem sie lange zehrten. Einkommensarme müssen von einem Regelsatz von 432 Euro leben. Davon müssen sie ihre Mobilität, Strom, Telefon bezahlen. Davon sollen sie ansparen, falls die Waschmaschine oder der Kühlschrank kaputt gehen. Von 150 Euro sollen sie sich im Monat ernähren. Daher forderten unter anderem der Paritätische und der Erwerbslosenverein Tacheles einen Corona-Zuschlag von 100 Euro. Es wurden 2 Sozialschutzpakete verabschiedet. Hilfen für Einkommensarme sahen sie kaum vor. Fast 6 Millionen Menschen leben von Hartz-IV-Leistungen. Rund 1 Million Menschen müssen mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auskommen. Dazu kommen Asylbewerberinnen, Obdachlose, EU-Bürgerinnen, Niedriglöhnerinnen und so weiter. Am unteren Ende der Gesellschaft kommen kaum Hilfeleistungen an. Dagegen werden für Unternehmen wie Adidas, die Lufthansa und die Automobilindustrie Rettungspakete geschnürt. Je größer die Unternehmen sind, desto einfacher ist es, staatliche Unterstützung zu erhalten. In der Krisensituation offenbart sich ganz konkret die soziale Spaltung in der Gesellschaft. Von der Forderung nach einer Umverteilung des Reichtums, zum Beispiel der Wiedereinführung der Vermögenssteuer, ist in diesen Zeiten jedoch kaum etwas zu hören. Uns steht eine große Krise bevor und die Frage ist, wer sie bezahlt. Wir wollen, dass es die sind, die in diesem System profitieren. Deswegen ist unser Motto jetzt erst recht soziale Kämpfe. Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben. Keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, ja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen: Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stell ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt, meine einverleibt. Und wenn ich meine Freiheit nicht, da passt du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht. Und darum sage ich dir, verteidig meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder. Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist. Musik vom Hermannplatz vom vergangenen Samstag von der Kundgebung Solidarität ist mehr als Händewaschen vom Jetzt erst recht Bündnis. Dort findet jeden Samstag eine regelmäßige Kundgebung statt, in der soziale Kämpfe, Mietkämpfe, Antirassismus zusammengedacht werden soll. Und ja, es waren eben ungefähr 70 Menschen, die daran teilnahmen, aber es gab natürlich auch viele Menschen, die vorbeikamen, stehen blieben, zuhörten, nach einer Weile weitergingen oder in Unterhaltung sich über das Gehörte austauschten. Als nächstes hört ihr einen Beitrag einer anarchistischen Gruppe und wie sie die derzeitige Situation wahrnimmt. Also ich bin Toni von der anarchistischen Gruppe Perspektive Selbstverwaltung. Wir fordern eine solidarische Lösung der Corona-Krise. Aber ja, Solidarität, das ist so eine Sache. Ich meine, das Wort wird in den Nachrichten sehr viel verwendet, aber was meinen Sie eigentlich damit? Wir sollen jetzt solidarisch sein. Wir sollen verzichten lernen, uns zusammennehmen, auch mal eine Stunde länger arbeiten, weil der Konzern Verluste macht. Aber im gleichen Atemzug wird bekannt gegeben, dass 9 Milliarden Euro für die Rettung der Lufthansa ausgegeben werden. Steuergelder, also gesellschaftlicher Reichtum, wird für die Rettung von Großkonzernen ausgegeben. Das ist doch unfassbar. Viele von uns müssen Hartz beantragen und sich fragen, wie die Miete bezahlt werden soll. Aber für die Konzernchefs, für die AktieninhaberInnen dieser Welt ist wie immer gesorgt. Sieht so Solidarität aus? Nein. Es fällt leicht, dem Coronavirus die Schuld an dem Ganzen zu geben. Aber wir sagen, diese Wirtschaft und dieses ganze Gesellschaftssystem war auch schon vorher ausbeuterisch bis auf die Knochen. Jahrzehntelang wurden die Krankenhäuser, die Bahnstrecken, die Gebäude an Konzerne verkauft, die damit Profite machen konnten. Unsere Sozialleistungen wurden gekürzt und die, die noch arbeiten, werden in Kurz- oder Zeitarbeit geschickt oder verlieren gerade ihren Job. Und jetzt kommt der Virus und uns fällt die ganze Scheiße auf die Füße. Und wenn ich uns sage, dann meine ich uns, die wir hier stehen und nicht die scheiß Bullen. Und ganz sicher nicht die, die ihnen Befehle geben. Und dann, in 1-2 Jahren wird ein Impfstoff gefunden und der Virus besiegt. Aber was kommt danach? Richtig, dann kommt die Klimakrise. Die Felder vertrocknen, die Wälder verbrennen. Die Wirtschaft bricht erneut zusammen und das ganze falsche Spiel fängt von vorne an. Ich sag's euch, wieder wird von uns gefordert werden, dass wir solidarisch sein sollen, dass wir den Gürtel enger schnallen sollen. Und wieder werden die Bonzen die Krise nutzen, um ihre Taschen noch mehr zu füllen. Ich sage, jetzt reicht mir das aber mal langsam. Und dann gucke ich mir diese Welt an und denke, das muss doch auch irgendwie anders gehen, oder? Im Grunde sind wir Menschen doch liebe, kluge und mit Vernunft gesegnete Wesen. Wir werden es doch wohl hinbekommen, uns diesen riesigen Planeten zu teilen, ohne uns gegenseitig auszubeuten und fertig zu machen, oder? Genau. Dieser Gedanke gibt mir Hoffnung. Wir können diese Krise auch nutzen. Um genau das zu tun. Heute wird so deutlich wie nie zuvor, wenn wir echte Solidarität wollen, müssen wir mehr machen als nur Forderungen stellen. Wir müssen zusammenhalten und etwas komplett Neues aufbauen. Und dann sind die Straßen autofrei. Kinder spielen Fange in den Gemeinschaftsgärten und die Bullen werden zu Schülerlotsinnen degradiert. Machen also endlich mal was Sinnvolles für die Gesellschaft. Dafür lasst uns gemeinsam kämpfen. Jetzt erst recht. Danke. Y hasta los mismos obreros me margina. Dice que vine a quitarle el trabajo. Cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mis sueños y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuántas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu. Ihr hört Radioaktiv Berlin auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, die 88,4 in Berlin und die 90,7 in Potsdam. Wir berichten über eine Kundgebung unter dem Titel Solidarität ist mehr als Händewaschen. Ein Bündnis hat sich gebildet, das heißt Jetzt erst recht, hat auch eine Blogseite, jetzterstrecht.org. Jeden Samstag um 15 Uhr versammeln sie sich auf dem Hermannplatz und geben sozialen Kämpfen Zeit und Raum, erzählt zu werden und Menschen, die sich darüber austauschen. Als nächstes kommt ein Beitrag in Spanisch, Englisch und ein ganz selten auch in Deutsch, wo es darum geht, was in Lateinamerika los ist. Drei Vertreterinnen von dem Bloque Latino Americano haben sich da auch versammelt auf dem Hermannplatz und berichten über Corona unter den sozialen Kämpfen aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. Auch wenn davon wenig in Deutsch jetzt erzählt wird, kann es sehr interessant sein für die Leute, die Spanisch und Englisch oder eine der beiden Sprachen verstehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Beitrag hier auch in voller Länge, knapp 9 Minuten, abzuspielen. Leute, wir sind von El Bloque Latinoamericano. Wir sind ein Kollektiv von Migrantinnen hier in Berlin, die hauptsächlich aus Lateinamerika kommen. Und wir werden einfach die Perspektive und die Situation bezogen auf den Covid-19 in der Region von Lateinamerika erläutern. Wir werden abwechselnd reden in Spanisch und auf Englisch. Ja, unser Redebeitrag weitergeben. Para nosotros, migrantes articulados en el bloque latinoamericano, esta coyuntura nos lleva a repensar cómo la pandemia conduce a nuestra región a sincronizarse al nuevo ritmo dictado por el capital en su formato neoliberal. Nosotros, cuerpos migrantes, estamos en constante confrontación con la realidad que vivenciamos en nuestro día a día en Alemania y con la crudeza de la realidad actual en nuestros territorios. Ahora potenciada por el COVID-19. For us, migrants articulated in the Latin American bloc, this conjuncture led us to rethink how the pandemic leads our region to synchronize itself to the new regime dictated by capital and its neoliberal format. We, migrant bodies, are in constant confrontation with the reality that we experience in our daily lives in Germany and with the harshness of the current reality in our territories, now potentialized by the COVID-19. La realidad latinoamericana no se ve solo enfrentada con la pandemia mundial, sino que está combatiendo la rearticulación del bloque hegemónico, que encuentra en el neoliberalismo el antídoto para manejar las crisis que viven nuestros territorios. The Latin American reality is not only confronted with the world pandemic, it is also fighting against the rearticulation of the hegemonical bloc, which finds in neoliberalism the antidote to manage the crisis that our territory is experiencing. Aún peor, la pandemia ha dado carta abierta que el neoliberalismo se instaure de forma autoritaria mediante medidas como el estado de excepción y toque de queda, las cuales han cumplido el rol de desmovilizar y paralizar la ola de revueltas populares iniciada por el pueblo haitiano que ya anticipaban el despertar revolucionario en nuestra región. Even worse, the pandemic has given an open letter to neoliberalism to establish itself in an authoritarian way through measures such as the state of exception and curfew, which have fulfilled the role of demobilizing and paralyzing the wave of popular revolts initiated by the Haitian people who already anticipated the revolutionary awakening in our region. Los regímenes reaccionarios en nuestro continente han permitido una rearticulación de sectores de ultraderecha, muchos de ellos ya en el poder. En Bolivia vemos cómo de forma casi dictatorial un gobierno fascista que ha declarado la guerra contra el cuerpo de las mujeres indígenas pretende consolidarse en el poder, mientras que en Brasil la población se ve enfrentada a la ineptitud y delirancia de Bolsonaro, quien con crudeza extrema no hace nada para sobrellevar la situación actual, afectando primordialmente a sectores históricamente marginados. En Colombia, sectores paramilitares en complicidad con el Estado matan y persiguen a luchadores sociales con total impunidad. Por otro lado, en Venezuela se viven incursiones armadas por parte de grupos yanquis que continúan la guerra imperialista que vive este país. En Chile, el gobierno de Piñera se lava las manos frente a la salvaje represión legada en los marcos legales de una dictadura. The reactionary regime in our continent have allowed a rearticulation of ultra-right-wing sectors, many of them already in power. In Bolivia, we see how in an almost dictatorial way, a fascist government, which has declared war against the body of indigenous women, is consolidating its power. Meanwhile, in Brazil, the population is faced with the ineptitude and delirium of Bolsonaro, who with extreme harshness does nothing to overcome the current situation, affecting primarily the historically marginalized sectors. In Colombia, paramilitary sectors in complicity with the state kill and persecute social fighters with total impunity. On the other hand, in Venezuela, there are armed incursions by Yankee groups that continue the imperialist war that this country is experiencing. In Chile, among others, Piñera's government washes its hands of the savage repression left behind by dictatorship's legal framework. Este doloroso escenario se ve potencializado en Ecuador por las medidas antipopulares y el pobre manejo de la crisis que el gobierno de Lenín Moreno y su gabinete ejercen en torno al COVID. Este gobierno legisla haciendo pagar la crisis a la clase trabajadora y al pueblo. En claro servilismo con el Fondo Monetario Internacional, implementa en el marco de la negociación de la deuda externa la reducción del gasto público, privatiza empresas públicas mediante una mal denominada ley humanitaria que consagra la esclavitud moderna. Por supuesto, el pueblo lucha, no calla, hace sonar sus ollas vacías en los cacerolazos. En respuesta a esto, el gobierno dicta nuevos decretos, legalizando el uso de armas mortales. Bala y hambre es la receta neocriminal durante la pandemia en el Ecuador. This painful scenario is enhanced in Ecuador by the anti-popular measures and the poor management of the crisis that the government of Lenin Moreno and his cabinet are exercising around the COVID-19. This government legislates making the working class and the people pay for the crisis in clear servitude to the International Monetary Fund. In the framework of the negotiation of the foreign debt, the government implements the reduction of public spending on health and education, privatizes 10 public companies, and dictates through the misnamed humanitarian law the policy of modern slavery. Of course, the people fight. They do not keep silent. They go out of the streets and keep their empty pots and pans making sounds. In response to this, the government issues new decrees, legalizing the use of deadly weapons. Bullets and hunger is the neo-criminal recipe during the pandemic in Ecuador. Ahora más que nunca apelamos a la solidaridad internacional para visibilizar las diferentes realidades en torno al COVID a nivel mundial. Exigimos que esta solidaridad transgreda las fronteras europeas, denunciando lo antes expuesto, pero denunciando también a los poderes fácticos en estos territorios, capitalistas detrás de recursos naturales, detrás de fuerza de trabajo, a inversores de la industria armamentística, inversores de la miseria del sur global. Solidaridad es reflexionar sobre nuestra forma de vida como consumidores, de nuestra forma de ser, sentir y pensar. El hilo que ha sido compartido entre ustedes significa corresponsabilidad ante los hechos. Somos parte de una misma sociedad y somos los actores que marcamos el curso de la lucha que resignificará nuestro destino. Desde Moria a Hanau, desde Santiago hasta Minneapolis, desde El Alto y Cochabamba hasta Caracas. Desde Quito a Berlín, nos organizamos porque nos cuidamos. Todo aquello que jamás tendrá que ser sometido al confinamiento, lo resistimos. Distanciamiento social no es distanciamiento político. Sin lucha no nos queda nada. Now, more than ever, we appeal to the international solidarity to make visible the different realities around the COVID-19 at world level. We demand that this solidarity transcends European borders, denouncing the before mentioned. We also denounce that the de facto powers of these territories, the capitalists who are after our natural resources, our workforce, the investors in the arm industry, investors in the misery of the global south. Solidarity is to reflect on our way of life and consumers, on our way of being, feeling and thinking. The thread that has been shared with you means co-responsibility in the face of the facts. We are part of the same society, and we are the actors who mark the course of the struggle that will resignify our collective destiny. From Moria to Hanau, from Santiago to Minneapolis, from El Alto and Cochabamba to Caracas, from Quito to Berlin, we organize because we care. For all that can never be subjected to confinement, let us resist. Social distancing is not political distancing. Without resistance, we have nothing left. Thank you very much. Ihr hörtet Aufnahmen vom Berliner Hermannplatz vom vergangenen Samstag von der Kundgebung Solidarität ist mehr als Händewaschen von dem Bündnis Jetzt erst recht. Sie haben eine Webseite, jetzt erst recht.org. Immer samstags um 15 Uhr finden diese Kundgebungen statt. Zuletzt hörten wir einen Beitrag vom Bloque Latino Americano. Sie haben berichtet natürlich über die Grausamkeiten in Brasilien, in Chile, in Mexiko und einigen anderen Regionen, Venezuela. Immer noch Versuche der USA, dort alles zu destabilisieren. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Webseite mal an, jetzt-erst-recht.org. Vielleicht ist ja auch am nächsten Samstag was Interessantes für Hörerinnen und Hörer dabei oder geht vielleicht einfach selbst mal hin. Ja, wer sagt denn, dass ich auch wirklich schießen muss, weil ich heutzutage einen Revolver trag? Ja, wo sieht ihr denn da einen Zusammenhang, weil ich Hände hoch von euch verlang? Nein, ich liebe euch und ich schieß nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ein Revolver ist kein Zeichen von Gewalt, wenn ich ihn halt. Ja, wer sagt denn, dass ich auch jemand töten muss, wenn ich überdies zufällig wirklich schieß? Sagt mir, wer von euch das für eine Drohung hält, wenn die Kugel fliegt und jemand fällt? Nein, ich liebe euch und ich töte nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ohne Zweifel ist ein Mord für mich sehr mies, auch wenn ich schieß. Ja, wer sagt denn, dass ich nicht eure Freiheit will, weil ich ohne Hass die Tür verrammeln lass? Wieso seht ihr das Haus als ein Gefängnis an, weil nur ich nach draußen gehen kann? Das ist kein Arrest, ich halte niemand fest. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ist die Tür versperrt, bleibt ihr unversehrt? Ja, ihr alle seid in Sicherheit. Ja, wer sagt denn, dass ich nicht euer Bestes will, wenn ich Geld verprass und euch was lernen lass? Habt ihr einmal die Schule hinter euch gebracht, könnt ihr sehen, wie fröhlich Arbeit macht. Nein, ich liebe euch und ich mach euch reich, nicht charakterlich und nicht so reich wie mich. Aber reich genug, seid nicht super klug und begnügt euch gleich, dann seid ihr reich. So kommt Stein auf Stein, seht ihr endlich ein, dass ich dazu auch einen Revolver brauch. Warum ich ohne Hass die Tür verrammeln lass und wenn nötig dann auch schießen kann. Und wenn ihr das erst einseht, seid ihr frei, dann wählt ihr auch die richtige Partei. Dann lasst ihr meine Sache nicht im Stich und dann kriegt ihr Revolver so wie ich. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. I can't breathe, part two. The furious struggle for justice by the late Eric Garner took years, long, hard years, by his family and friends before a bare pittance was granted in the belated decision to dismiss the cop who choked him to death, uncharged, I might add. The name Eric Garner has become a catchword for the state of Black America for decades, if not centuries, who can barely breathe free air. The phone cam recording of the police killing of George Floyd in the streets of Minneapolis, Minnesota, by a beefy cop putting his knee on the neck of Floyd, provides an eerie echo of Garner's words from at least 5 years before. I can't breathe. Floyd, his breath cut off, cries for the person who gave him life, his mama. Within minutes, Floyd is gone. Eric Garner was approached by a police squad after a merchant complained that he was selling Lucy's or single cigarettes. Floyd was approached by several cops after a merchant claimed he passed a forged $20 bill. Think about that. Two men, two fathers, choked to death

Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit heißt doch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit yes, deine Freiheit nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig ist nichts mit deiner Freiheitsambition, denn du hast noch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zulieb verzichte. Darum behalte ich meine Freiheit. Du kriegst deine Freiheit nicht, noch nicht. Ja, während Georg Kreisler uns hier nochmal die freie Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus erklärt hat, möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass wir heute Abend um 22 Uhr noch eine Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios haben, auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam. Wir werden dort genauer eingehen auf die Ereignisse, die derzeit die USA erschüttern. Der rassistische Mord an George Floyd durch einen Polizisten hat ja eine Welle von Protesten ausgelöst. Inzwischen ist die Regierung der USA und auch die einzelnen Bundesbehörden zu offenem Polizeistaatsterror übergegangen. Ihr habt sicherlich in vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken brutale Bilder sehen können. Es wird nicht nur Demonstrantinnen und teilweise auch völlig unbeteiligte Bürgerinnen mit äußerster Gewalt vorgegangen, sondern es werden auch gezielt Journalistinnen angegriffen. Eine Journalistin des Guardian hat ein Auge verloren, weil die aus nächster Nähe mit einem Gummigeschoss an den Kopf geschossen wurde. Kamerateam vom CNN wurde gefilmt, wie es mit Gas beschossen wurde und Gummigeschossen. Und viele, viele weitere lokale Stationen, Journalisten wurden auf den Boden gedrückt und mit Chemie, mit Pepperspray in ihre Augen gesprüht. All das unhinreichend dokumentiert und zeigt den Stand der Menschen- und Bürgerrechte in diesem sogenannten Land der Freien. Wir haben in dieser Sendung oft und viel darüber berichtet und unser Korrespondent Mumia Abu-Jamal hat ja auch einiges in den letzten Jahren dazu beigetragen gehabt, das genauer zu verstehen. Allerdings, das ist das Erfreuliche jetzt, vielleicht hat sich relativ spontan auch ein Solidaritätsprotest hier in Berlin gebildet. Am vergangenen Samstag kamen 2.500 Menschen vor der US-Botschaft zusammen am Tiergarten. Eine Aluhut-Verschwörer-Schwurbel-Kundgebung war auf dem Pariser Platz. Deswegen musste diese Großdemo, so kann man es eigentlich nur nennen, da auf diesen Platz im Tiergarten ausweichen, trotzdem gut sichtbar von der US-Botschaft aus. Und wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und da hört ihr etliche Sachen über den Zustand der Polizeigewalt, den Zustand der Demokratie, aber auch den Zustand der nicht erfolgten Dekolonialisierung im Denken und in der ökonomischen Frage. Das alles könnt ihr heute Abend hören. 22 Uhr, schaltet wieder ein oder schaut auf unseren Podcast. Ich sage den gleich nochmal nach einer Musik an. Wer diese Sendung nochmal hören will, der kann im Internet unseren Podcast abrufen, zu finden auf unserer Blogseite. Die heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich sage das nochmal an, radioaktivberlin, ein Wort, .nostate.net. Ja, no state, halt auf Deutsch no state geschrieben, N-O-S-T-A-T-E. Und da werdet ihr in einigen Stunden den Podcast dieser Sendung finden und natürlich auch viele andere, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Sondersendungen. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch gefällt, verlinkt es, schickt es Freundinnen und Freunden oder in den sogenannten sozialen Netzwerken. Wir freuen uns, wenn die Sendung weiter verbreitet wird. So, unsere Sendung ist jetzt so gut wie vorbei. Gleich folgt hier das Transgender-Radio mit seiner 50. Ausgabe bereits. Und wir möchten die Gelegenheit nochmal nutzen, auf unsere Sondersendung heute Abend um 22 Uhr hinzuweisen, die Ereignisse rund um die Proteste gegen die rassistische und tödliche Polizeigewalt in den USA. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, seit 1981 bereits im Knast, festgenommen dafür, dass er als Journalist arbeitet und kriminalisiert. Trotzdem hat er nie aufgehört, weiter aktiv zu sein, eben auch gegen diese rassistische Polizeigewalt, und für eine Menge anderer Dinge hat er sich auch eingesetzt. Er wird hoffentlich irgendwann in naher Zukunft frei sein, nach Berlin kommen können und einen neuen Jingle aufnehmen können. Jetzt hört ihr jedenfalls einen alten Jingle von ihm aus den 90er Jahren. Ich verabschiede mich. Wer Lust hat, schaltet heute Abend um 22 Uhr nochmal ein. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. 500 years ago when I was born.